Deutschlandfunk Kultur Tonart. Etienne Dao ist eine große Nummer in der französischen Popmusik und das schon ganz schön lange. Seit fast 40 Jahren nimmt er Musik auf, hat viele wichtige Preise abgeräumt und in Frankreich gastiert er stets in den ganz großen Konzertsälen. Anders als viele seiner Landsleute hat sich Etienne Dao mit Auftritten in Deutschland auffallend zurückgehalten. Sein letztes Konzert hier liegt 25 Jahre zurück. Mein Kollege Matthias Wegner weiß möglicherweise, woran das liegt. Bevor ich mit ihm spreche, hören wir erstmal ein bisschen Musik von Etienne Dao, ein Ausschnitt aus dem Stück Hôtel des Infidèles. C'était la chambre du serpent, sifflant, le chant des résistants. Des infidèles, le miel et le goût entêtant du tabac gris béni et de la poudre blanche artificielle, orgie, noble mélancolie. Nous étions 12 en mal d'espace. De liberté et refusion de nous livrer. Etienne Dao, dieses Stück hier, was wir gerade gehört haben, das ist auf seiner aktuellen Platte Blitz. Heute Abend ist er zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder in Deutschland. Er spielt mit seiner Band im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Matthias Wegner ist bei mir. Matthias, warum hat Etienne Dao so lange nicht bei uns gespielt? Tja, gute Frage. Also dafür gibt es verschiedene Gründe. Ganz einfach könnte man sagen, er hatte es im Grunde nicht wirklich nötig. Er ist ja sehr erfolgreich in der nationalen Szene Frankreichs. Er hat insgesamt 11 Alben aufgenommen. Ist nicht viel unbedingt in fast 40 Jahren Karriere, aber fast alle haben Goldstatus, einige sogar Platin und das ja noch zu einer Zeit, als man noch ordentlich Platten verkaufen konnte. Also in den 80er, 90er Jahren ging da noch ordentlich was über den Ladentisch. Da kamen dann locker mal 500.000 verkaufte Exemplare zusammen, kann man sich ja so ausrechnen, mal 10, mal 11, also da sind so ein paar Millionen verkaufte Platten zusammengekommen. Etienne Dao hat zwischendrin dann immer mal wieder in London gelebt, viel Zeit dort verbracht, aber wenn er in Frankreich dann auftrat, ist er meistens bei den ganz großen Festivals aufgetreten, in den besten Sälen, zum Beispiel im Salle Pleyel oder an anderen hochkarätigen Orten. Ich habe mit ihm mal letzte Woche kurz telefonieren können und es ist ja ziemlich schwer, ihn zu bekommen für ein Interview. Ich war ganz glücklich, dass es geklappt hat. Er hat mir dann gesagt, dass er unter anderem auch deswegen so lange nicht bei uns aufgetreten ist, weil er über die Jahre keine deutsche Plattenfirma hatte, die ihn hätte unterstützen können bei einer Tour. Das ist ja unglaublich wichtig. Aber er freue sich nun sehr auf das Konzert in Berlin. Pour la simple raison que je n'ai eu aucun de mes albums qui sont sortis en Allemagne. Et que donc, en général, c'est la raison, s'il y a une maison de disques qui vous aide à venir jouer, c'est toujours beaucoup plus pratique que d'initier soi-même une venue sans être soutenu ou aidé. Et donc là, voilà, je suis vraiment très heureux de revenir à Berlin. Also er ist ja hier nicht so bekannt, da gibt es andere französische Künstler, Künstlerinnen, da ist es auch so. Aber warum ist er denn in Frankreich so erfolgreich? Was zeichnet ihn aus? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Also Etienne Dao verfügt auf jeden Fall über eine sehr große musikalische Offenheit. Er bewegt sich ziemlich elegant, ziemlich gekonnt zwischen Popkultur und Avantgarde. Und es ist ziemlich spannend, wie unterschiedlich dann doch seine einzelnen Werkphasen waren über die Jahrzehnte, aber wie andererseits dann doch ganz klar immer noch seine Persönlichkeit, seine Handschrift erkennbar bleibt. Und ich habe ihn auch bei unserem Gespräch gefragt, wie er eigentlich auf sein eigenes Werk blickt. Er ist ja immerhin jetzt 62 Jahre alt. Also wie hat sich seine Musik über die Jahre weiterentwickelt? Zwischendrin war sie auch immer mal wieder etwas elektronischer geprägt. J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle Marquis de Sade. Ich habe ja damals mit einer Band namens Marquis de Sade angefangen und mit dem Musiker Jacques No, einem der Pioniere der elektronischen Musik in Frankreich. Das war in den 70er Jahren. Ich habe damals auch viel Elektronik in meine Musik eingebaut, aber mein Musikverständnis basiert vor allem auf der Rockmusik. Velvet Underground, David Bowie, all das hatte großen Einfluss auf mich. Und die Verbindung von elektronischer Musik und Rock gefällt mir sehr gut. Aber natürlich bin ich nun mal Franzose. und die französische Kultur ist mir sehr wichtig. Und ich beziehe mich lieber auf meine Wurzeln, als etwas anderes zu kopieren. Und es ist wichtig für mich, meine Veine française zu suchen und nicht zu kopieren, die Musik, die von d'ailleurs kommt. Was weiß man sonst über Etienne Dao? Was ist das für ein Typ? Ja, ein sehr interessanter Typ. Also, obwohl er sehr viel in seiner Wahlheimat London lebt und dort Zeit verbringt, ist er auch sehr gut vernetzt in der französischen Szene. Er hat eine sehr wichtige Vorbildfunktion für den jüngeren französischen Pop-Chanson, also der ja so ab den Nullerjahren auch in Deutschland sehr geboomt hat. Also Etienne Dao war Inspiration für diese Leute wie Dominique A., Vincent Delerme, Benjamin Biolay und so weiter. Im Grunde war er ein Bindeglied zwischen der älteren Generation und der jüngeren Pop-Chanson-Generation. Und als Typ, finde ich, gibt er sich sehr entspannt, ein dandyhafter, eleganter Typ, jung geblieben. Er wirkt ziemlich cool, aber überhaupt nicht unsympathisch dabei. Und er hat mir auch gesagt, er braucht keinen Star-Rummel. Er genießt es sehr gerne, auch mal in die Anonymität abzutauchen. Und das funktioniert bei ihm ziemlich gut. Also er kann zum Beispiel in London, wo er eben lebt, oft, oder auch in Berlin, wo er ziemlich regelmäßig auch privat über die Jahre immer mal wieder war, rumlaufen, ohne dass er erkannt wird. Und das genießt er sehr. Was ich interessant finde, in Paris, da wohnt er im Stadtteil Montmartre in einem Haus, in dem Ende des 19. Jahrhunderts einmal Buffalo Bill gewohnt hat, als dieser damals seine Wild West Shows im Bataclan hatte, aber das nur nebenbei. Ja, ganz kurz noch zum aktuellen Album Blitz. Was ist das für eine Platte? Was für ein Stellenwert hat die? Ein wichtiges Album für ihn auf jeden Fall, Ende 2017 bereits erschienen, hat auch wieder Goldstatus bekommen in Frankreich, Platz 4 der Albumcharts. Auch dieses Album hat Etienne Dao in England geschrieben und aufgenommen. Also musikalisch wird da vielleicht nichts ganz neu erfunden. Es ist aber, wie man so schön sagt, ein sehr persönliches Album. Ja. Dover Satz eigentlich, aber in diesem Fall trifft er wirklich zu. Es gibt musikalische Widmungen, zum Beispiel für seine Schwester, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Und auch ein Stück ist dem Rockmusiker Syd Barrett, also dem Ex-Pink Floyd-Mitbegründer, gewidmet. Den hat Etienne Dao sehr geschätzt. Und ansonsten gibt es einige ganz schöne Duette. Das ist ja fast Pflichtprogramm mittlerweile in Frankreich bei den aktuellen Veröffentlichungen. Vielen Dank, Matthias Wegner. Heute Abend ist Etienne Dao zum ersten Mal seit über 25 Jahren in Deutschland live zu erleben. Er spielt mit seiner Band im Festsaal von Berlin-Kreuzberg. Und morgen gibt es dann auch eine Konzertkritik von Matthias Wegner. Und wir hören ihn noch zusammen aus dem Jahr 2011, zusammen mit Charlotte Gainsbourg. If heißt das Stück. If exzessiv, agro-kompulsiv. If adhesiv, overreactiv. Exclusif et trop émotif. If impulsif, qui est le fautif? If intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If trop captif et décoratif. Incisif, mes coups de canif. If agressif, qui est le fautif? If intrusif, plus...